Anlässlich des größten nationalen Feiertages, Tages des leuchtenden Sterns, findet im Kreis Samjeon am Fuße des Gebirges Baekdu das Eisskulpturfestival Wir gehen ewig einen Weg mit großem Publikumserfolg statt. Die Angehörigen des Stoßregiments des Ministeriums für Volkssicherheit und der Baubrigade 618 der Division 216 erzeugten über 1200 Eisskulpturen von 75 Sorten und stellten sie zur Schau. Die eigenartigen und vielfältigen Kunststücke veranschaulichen die starke nationale Kraft der TVRK und die rühmenswerte Realität des sozialistischen Korea. Das Festival in einer faszinierenden und fantastischen Welt wird jeden Tag von den Angehörigen der Baustoßabteilungen der Division 216, den Gruppen für Exkursion zu den revolutionären Kampfgedenkstätten, den Funktionären und Bürgern des Bezirkes Rangang besucht.